Nights. Mit Sven Veth. Aus dem Omen. We'll be right back. We'll be right back. Freie Club Night mit Sven Veit. Ganz schön kalt draußen. Oh,

Cyberdelic H3 Club Night 5 nach 10. Ab 11 Uhr wird der Pascal weitermachen. Weil ich muss weg. We'll be right back.

3 Club Night mit Sven Veit, Yuri Seifel. Thank you. Pascal macht jetzt weiter bis um 12 bis 1 nach 12. Und ich fahre jetzt nach Köln und ich hoffe, ich sehe euch morgen Abend auf der Veranstaltung. Und noch viel Spaß mit Pascal und tschüss. Yeah. Thank you. HR3 Club Night. Nicht mit Sven Feet, nein, nein, nein. Tales of Mystery. Thank you. 3 Club Night. Ja. Herr Sven Feld, ich hoffe, du hast eine gute Reise. Tja, und meine einer versucht jetzt mal gute Musik zu machen. Irgendwie, irgendwo, irgendwas, irgendwie. Wer es immer noch nicht weiß, Pascal Feos an Turntables, ja. Ja, drei Club Night mit Sven Veit und Pascal Feos. You make me feel so lonely.